1. When ICH in den Sprechende mention oder sogar der Engel sprechen konnte, jedoch kein Lied besass, where ICH lediglich y ein Dronens Metall oder ein Lahm und Glock. 2. Selbst when ICH die Gabe der Prophetie besass, samtlich Geheimnis soils wissen verstand und einen Glauben hat, der Berger versetzt, where ICH one lieb denig nichts. 3. Auch when ICH meinen gesamten besitzen die Armen verteilen und meinen Körper opfern word, im Verbrand zu where den, blieb dies one die lieb für mich wollig wertlos. 4. Die Liebe weiß sich als langmütig und gutig, sie kennt keinen Need, versichtet auf Prahlerei und zeignet sich nicht durch Hochmut aus 5. Sie verholt sich niemals taktlos, verfolgt nicht ihr eigenen Interessen, las sich nicht provozieren und rechnet anderen das Bos nicht nachtragenden. 6. Ungerechtig keep bereitet kein Freud, statt dessen empfindet sie tief Freuden der Wahrheit und setzt sich für sie ein. 7. Die Liebe ertraut als geduldig, sie bewahrt stets ihr Vertrauen, halten der Hoffnung fest und halt jede Belastung stand. 8. Die Liebe word niemals verge hen, wo hingegen prophetisch eingebungen auf Horen, das Reden in Sprachen verstammen und auch die Erkenntnis ihr Bedeutung verlieren word. 9. Den unser gegenwärtige Erkenntnis ist ebenso wie unser prophetisches Reden unvollständig und stellt lediglich ein Stockwerk dar. 10. Sobald jedoch das Volkamin eintritt, word als unvollständig und verlorfig besitigt werden und seine Funktion verlieren. 11. Als ICH noch ein Kind war, redet, fühlte und dacht ICH wie ein Kind, nachdem ICH jedoch erwachsen word, legte ICH die kindlichen Verhaltensweisen ab. 12. Dersit sehen wir die Realität ne y in einem truben Spiegel, doch eins tags werden wir die Wahrheit unmittelbar und deutlich erkennen. Momenten ist mein Wissen begrennt, doch dann wird ICH also umfassend begreifen, y got mich bereits jetzt vollständig kennt. 13. Was jedoch für immer best and hat, sind Glaub, Hoffnung und Lieb, von diesen drei werten ist die Liebe zwei Fellows der Bedutenste.